Wir können eigentlich anfangen. Seid ihr bereit? Okay. Dann mache ich jetzt, quasi mein Intro. Questcast. Die Galgenvögel vom Reichsforst. Hallo und schönen guten Tag zur neuen Runde Questcast. In neuer Runde mit neuem Regelwerk, mit altem Meister, altem Spiele Hans-Peter, wie immer der Henrik. Hallo, guten Tag. Und neue Leute eingeladen. Hallo Leute, guten Tag. Hallo Henrik. Hallo. Hi. Guten Tag. Wir machen wie gewohnt erstmal so ein bisschen Housekeeping. Wir müssen erstmal feststellen, wer hier eigentlich vor dem Monitor sitzt und euch einen erzählt. Von vornherein erstmal, wir spielen das Schwarze Auge. Nicht wie sonst die letzten Male Cthulhu. Ich wollte gerne mal so einen One-Shot mal dazwischen werfen, in so einem typischen Fantasy-Setting. Und hatte dann mal umgefragt, wer denn da mal Zeit und Lust hätte, das mal zu machen. Und rauskristallisiert hatte sich dann, dass die Speckel, der Mike und der Michael, Zeit haben. Und auch, dass da gar nicht so die Vorbelastung bei Rollenspielen oder bei DSA soweit ist. Was ja auch erstmal ganz schön ist, weil dann hat man drei Leute dann wieder so ein bisschen an das Ganze rangeführt. Das finde ich sehr, sehr gut. Und deswegen stellt euch doch mal vor. Wir fangen einfach bei der Dame an. Hallo Speckel. Hallo Henry. Hallo Speckel. Hallo, ich bin der Speckel. Ja, man kennt mich vielleicht von Twitter, ansonsten glaube ich nicht. Liege ich jetzt meinen richtigen Namen? Nee, Speckel. Ich bin die Speckel, ne? Das ist okay. Ich bin Pen-Paper-Fötus, also ich habe gar keine Erfahrung eigentlich, außer zu gucken. Ja, und verfolge deinen Questcast schon ein bisschen länger auch. Und quasi Fan und bin ein bisschen aufgeregt, heute mitmachen zu dürfen. Ja. Ja, mir ist auch ganz warm. In den ersten Minuten habe ich immer so Hitzewallungen. Die man, ich auch. Ja, aber das hört bald auf. Das hört bald gut. auf. wir spielen ja DSA. Was spielst du denn für einen Charakter? Kannst du das grob einmal umschreiben? Ach, ich stelle direkt meinen Charakter vor. Ja, wenn wir jetzt gleich gerade bei dir sind. Ja. Ich dachte, das geht direkt weiter. Also ich spiele heute Arwa Ingvarsdottir und sie ist eine Torvaler Streunerin, die sich ganz besonders gut auf Spielen versteht. Sie kommt eigentlich aus Torvaldstadt und ist jetzt nicht mehr dort unterwegs. Wo sie genau ist, werden wir dann später im Verlauf des Spiels erfahren. Zu ihrem Äußeren, also sie ist relativ groß für unsere Verhältnisse, ist imposant in ihrer Erscheinung, hat rotblondes Haar und grüne Augen. Und sie ist ein bisschen stämmiger, aber das tut ihrer Attraktivität keinen Abbruch. Also sie ist ganz ansehnlich auf jeden Fall. Und sie weiß auch, wie sie das für sich einsetzen kann. Ja. Kann ich noch sagen? Ja, sie ist gegenüber ihren Gefährten relativ verschlossen, gibt da nicht so viel von sich preis und ist vom Charakter her Torvaler-mädchenmäßig relativ aufbrausend. Sie ist auch dem Alkohol nicht abgeneigt und das ist in Zusammenhang mit dem Spielen dann, wenn sie verliert vor allem, führt zu witzigen Situationen. Ja. Und sie ist schlecht gelaunt, wenn sie Hunger hat. Und sie hat eigentlich immer Hunger. Das ist halt ziemlich doof, weil sie auch nie Geld hat. Und ich hätte dazu vielleicht nochmal, siehst du, weil ich auch so aufgeregt bin, ich hätte vorher nochmal kurz erwähnen müssen, DSA, vermutlich ist das den meisten Leuten grundsätzlich erstmal ein Begriff, so dass wo die Amerikaner alle Dungeons and Dragons gespielt haben, haben die Deutschen halt das Schwarze Auge hauptsächlich gespielt. So eine ziemlich klassische Fantasy mit Elfen und Zwergen und sehr europäisches Mittelalter im Zentrum. Im Süden ist man mehr so das Orientalische, im Norden sind es halt mehr, wo die Torvaler auch unterwegs sind, ist es halt mehr so das Seefahrervolk. Also ist das so ein wildes Mischmasch, aber im Prinzip hat man ein per se Fantasy-Spiel dort vor sich. Und Arwa, genau, hattest du ja gesagt, kommt ihr aus dem Norden und ist schon eine Type. Ist eine richtige Type, ist so ein richtiges, so, ne? Torwaller Mädchen, ne? Weißt du? Gut, dann haben wir noch den Mike in der Runde. Hi. Hi. So, also ich bin Mike und mich kennt man wahrscheinlich gar nicht. Vielleicht 30 Twitter-Follower, von denen die Hälfte wahrscheinlich auch nur Bots sind und die anderen haben mich abonniert, weil ich einen Namen aus Lovecraft habe, Niala Totep, und die wahrscheinlich nicht mal Deutsch sprechen. Deswegen ja, bin ich eher weniger bekannt und ich kenne Henrik noch nicht so lange. Ich habe ihn durch ESA, die ihr ja wahrscheinlich kennt, kennengelernt. Sie hat mir eben gesagt, dass sie da mitmacht und habt mir das dann auch angehört, den Questcast. Und ja, ich schon jahrelang habe ich richtig Lust durch die Rocket Beans. Kenne ich eben auch Pen Paper, habe immer zugeguckt und habe auch immer Bock drauf gehabt, aber halt nie irgendwie die Möglichkeit gefunden für mich seit dem Jahr. Also ich habe nie irgendwie Anschluss dazu gefunden. Und als wegen der ESA habe ich dann quasi den Henrik eben auf Twitter gefunden und so lange zugespammt, bis er mich endlich mal in den Arm anlegt. Ja, und ja, und ich freue mich jetzt wirklich unglaublich. Bin auch natürlich ein bisschen aufgeregt. Aber ich habe richtig Lust drauf und bin echt mal gespannt, wie die nächsten Stunden und Tage ablaufen werden. Ja, zu meinem Charakter. Der Charakter heißt Lothar. Und da möchte ich bitte keine Namensspiele wie Lothar Matthäus oder so. dieser Lothar Matthäus ist mir einfach nicht eingefallen. Ich habe erst gestern bei dieser Vorbesprechung ist mir aufgefallen, wie scheiße das ist, dass es diesen Lothar Matthäus gibt. Ich hatte nur diesen Namen Lothar im Kopf und habe das irgendwie gedacht, oh ja, das hört sich irgendwie schon Fantasy-mäßig an. Lothar. Ja, wie Arthas aus World of Warcraft. Lodder. Ja, von wegen, jetzt ist der Lodder. Und ich spiele einen Mensch, einen Fjarninger. Fjarninger sind ja auch solche Untergruppen von diesen Torwaler. Ich dachte, ich wäre riesengroß, leider bin ich das scheinbar überhaupt nicht. Bin ungefähr so groß wie Speckels Charakter, also 1,93. Bin, glaube ich, auch der Jungspund hier, ich bin 20. Und ja, ich habe graues Haar, so mittellang getragen, aber äußerst attraktiv. Also attraktiv, Stufe 2, die höchste Form von attraktiv. Ganz wichtig. Und ich trage eben, bin eher so eher dieser Haut-drauf-Typ mit einem Zweihänder und habe so eine, trage eine Lederfell-Kettenrüstung, die ziemlich abgetragen ist. Und mein Schwert sitzt auch schon leicht Rost an. Und mein wichtigstes, außer meinen 5 Hellern, die ich jetzt schon weiß, dass sie von einem der zwei hier geklaut werden, ist mein Sack. Ist mein Sack Reis, den ich überall mit mir rumtrage. Das ist ein Signature-Move. Hallo, ja, mein Sack Reis. Da werden auch die Finger davon gelassen. Ja, diese Fjarninger, das ist, was genau war, kannst du das ein bisschen erklären, was heißt denn Untergruppe? Also ich hatte dazu gelesen, dass es mehr so in Richtung vielleicht Stammeskrieger reingeht. Ja, ganz dünnes Eis jetzt bei mir, ganz, ganz gefährliches Halbwissen. Ich widerrufe das, was ich gesagt habe, ich sage einfach, Fjarninger sind Torwaler, mehr oder weniger. Also sie haben etwas damit zu tun. Sie gehören zur selben Kultur, soweit ich weiß. Ja, das ist genau. Soweit richtig. Das ja, stimmt. Soweit eben. Ja. Ist ja auch alles soweit okay. Wie ihr schon hört, also es sind eher nicht so die strahlenden Helden, die wir anscheinend hier versammelt haben, wie auch der Titel schon gesagt hat. und ja, aber wir werden ja zu dritt, ist ja ein Rollenspiel irgendwie nicht so ganz sinnig. Deswegen haben wir 4 Leute eingeladen und der 4. ist der Michael. Hallo Michael. Hallo Henrik, guten Abend. Tag. Erzähl doch mal was. Ja, ich bin unter Umständen eher ein bisschen bekannter als Sonnenhexer. Auf Twitter einige Follower. Rollenspiele spiele ich seit Anfang der 90er. Hab damals Pen und Paper, Mers oder Rollmaster gespielt. Beides im Mittelerde-Universum, eigentlich relativ unbekannt. DSA nie groß. Dann Ewigkeiten pausiert, eigentlich von Anfang der 90er bis jetzt gerade eben. bis Henrik ankam vor kurzem und sagte, du, ich hab da vor so ein One-Shot mit DSA, hast du nicht Bock? Und ich, ja, gerne. Ja, und dann habe ich jetzt mir einen Charakter ausgesucht, er würfelt, ich spiele den Kuprum Wohlwamsa, ein Mensch, Bornländer, dunkelblonde Haare, 1,80 Meter groß, im Vergleich zu anderen beiden scheinbar ein Zwerg. ich habe wenig gute Freunde, dafür aber gute, also auf die kann ich mich definitiv verlassen. Meine Lederrüstung, die ich habe, hat schon bessere Zeiten gesehen. Mein Dolch genauso. Ich habe ein sehr gutes Auge. Ganz im Gegensatz zum realen Leben, wo ich eine Brille trage. Ich habe einen Fuchssinn. Herausragende Sinne im Sinne von Gehör, Geruch und Geschmack. Kälteresistenz. Ich mag die Kälte. Sommer zum Beispiel ist zuwider. Auch im realen Leben. Und meine schlechte Eigenschaft ist so die Goldgier. Und ich glaube, deswegen hat der Mike auch so ein bisschen Bedenken. Ja, der eine Zocker, der andere mit Goldgier. Das ist super Voraussetzung. Ich glaube schon, dass das lustig wird. Ich denke auch. Noch was oder habe ich dich jetzt übergangen? Okay, gut. Ich wollte dich jetzt nicht reinfallen. Völlig okay. Und die Gruppe hat sich soweit auch so ein bisschen vorher mal Gedanken gemacht, warum hängen die eigentlich zusammen ab? Das Abenteuer heißt ja die Galgenvögel vom Reichsforst. Und wie schon angedeutet, sind das ja dann nicht so die strahlenden Helden. Die drei haben sich nicht so typisch kennengelernt. Wie war das denn so? Kennt ihr Hangover? Ja, so ähnlich. Ja, wer will denn? Soll ich? Erzähl mal die romantische Geschichte. Also ja, die romantische Geschichte, so wie wahre Freundschaften beginnen. Und zwar war das in einer Kneipe, einer Herberge. Dort haben, lass mich nochmal spickeln, der Kuprum und die Arwa miteinander gezockt. Und die Arwa hat natürlich so listig, nee, Quatsch, andersrum. Der Kuprum, so listig wie der ist, hat er natürlich die Arwa übers Kreuz gelegt und geschummelt. Das hat natürlich die Arwa überhaupt nicht auf sich sitzen lassen, wollte den Kelch an den Kopf schmeißen. Dieser hat natürlich leider den unbeteiligten und äußerst sympathischen Lothar am Kopf getroffen. Der überhaupt nichts damit zu tun hat. Und der war halt auch ein bisschen betrunken. Warum konnte ich nicht richtig zielen? Ja, immer auf den Alkohol schieben. Ja, das sind die Besten. Da ich das nicht auf mich sitzen lassen wollte, bin ich in diesen Haufen der zwei sich prügelnden einfach mit reingesprungen, um auch ein bisschen Spaß zu haben. Das fanden die Wachen wohl nicht so lustig und haben uns über Nacht eingekerkert, damit wir Ruhe geben. Und so waren wir zu dritt in einem Kerker über die Nacht und haben gemerkt, auch wenn wir uns überhaupt nicht leiden können, dass wir, weil jeder von uns selber schon Erfahrung hat, im allein rumstreifen, dass es besser ist, eine Zweckgemeinschaft zu gründen. Und deswegen sind wir jetzt quasi zusammen unterwegs, wo wir werden wir gleich hören, und erleben jetzt lustige Abenteuer. Das hast du schön zusammengefasst, ja. Das war schon eine Zweckgemeinschaft. Also nicht irgendwie die Helden sitzen in einer Bar und dann kommt einer rein, sondern die Helden sitzen in der Bar und hauen sich auf die Fresse und werden eingesperrt und denken sich dann, hey, na? Also ist schon ein bisschen anders. Und gibt es irgendwas, was wir noch im Vorfeld klären müssen, was euch jetzt noch eingefallen ist, bevor wir in das Abenteuer einsteigen? Wie gesagt, das müsste ich aber nochmal irgendwie wissen. Also ich habe jetzt meine Charaktervorteile und Nachteile nicht gesagt, falls das... Nö. Das ergibt sich schon, das kriegen wir ja mit. Gut zu wissen wäre vielleicht noch, die drei sind halt Ja, schon ein bisschen abgefuckt. Sie haben nicht wirklich Geld in der Tasche und die Lage ist ein bisschen aussichtslos. Sogar selbst. In-game auch übrigens. Und selbst beim Kuprum, der sich Fernkampfwaffen ausgesucht hat, der hat noch nicht mal Pfeile oder Bolzen für sein Schussgerät. So schlimm ist es schon um die drei. Also da muss was passieren. Gut. Wobei der Dolch meine Lieblingswaffe ist. Ja, gut, der braucht keine Munition. Die anderen sind eher so Behelfswaffen. Gut, ja, dann starten wir rein in das Abenteuer Die Geigenvögel vom Reichsforst. Ihr drei seid dann, nachdem ihr aus dem Kittchen, aus dem Kerker, nach der Ausnüchterung und nach dem Ganzen wieder gehen durftet, seid zusammengereist. Und ihr habt euch ja dazu entschlossen, nicht brave Ausbildungsberufe zu lernen, danach studieren und dann ein Haus und drei Kinder und eine Ehefrau und alles. Das war so irgendwie nicht so bei euch. Und dann habt ihr gesagt, Mensch, irgendwie muss man doch zur Kohle kommen. Das kann doch nicht sein. Man muss doch ein paar Dukaten irgendwie mal ansammeln. So geht das nicht. Und was machen Leute, die halt nichts können und nichts haben und sich denken, naja, wir haben auch eine große Keule. Hängen sich da, naja, dann setzen wir uns irgendwo hin und setzen uns an den Straßenrand oder verstecken uns am Straßenrand und irgendwann kommt ein Idiot vorbei und dem hauen wir halt auf den Kopf und dann, oder der gibt uns einfach freiwillig sein Geld. So macht man das halt. Und so haben sich die drei eingefunden. Mit eurer Orientierung ist das ja nicht so super. Nein. Das ist ja so eine Sache. Und ihr seid auch etwas ferne der Heimat, kurz so, um das grob für die Zuschauer einzuordnen, also in der Mitte von Aventurien, von dem Kontinent, ist die Hauptstadt Gareth. Und die Hauptstadt, von da gehen ein paar Reichsstraßen ab, in jede Himmelsrichtung. Und wir befinden uns von Gareth aus gesehen nordwestlich, wenn ich das mal kurz gucken müsste auf der Karte, es sind ungefähr vielleicht nicht ganz 90 Meilen Luftlinie. Zwischen dem kleinen Örtchen Tanwirk und nördlich ist die Burg Ostenbrück. Osenbrück. Und dort ist der Reichsforst. Das ist ein größeres Waldgebiet, was immer mal wieder ein bisschen unterbrochen ist durch lichtere Stellen. Und diese Straße, die diese Burgen, also im Süden Burg Seelz, dann Tanwirk und dann ganz im Norden Burg Osenbrück verbindet, ist durch einen, durch so einen Karrenweg, sage ich jetzt mal, ist die verbunden. Das kann man auf einer Landkarte, auf so einer Regionskarte ganz, ganz gut sehen. Und auf diesem Weg ist halt irgendwann zwischendurch richtig schön dick der Reichsforst. Und da haben sich die drei, vielleicht so ein bisschen auch durch Zufall, durch die geringe Ortskenntnis halt eingefunden und haben gesagt, Mensch, hier kommt bestimmt irgendein Idiot vorbei. Haben sich eine Ecke geschnappt, die sie einigermaßen gut einsehen können. Also es ist so eine Kurve, eine leichte Anhöhe und auf dieser leichten Anhöhe haben sie hätten sie jetzt vor, sich ihr Lager irgendwie aufzuschlagen. Es ist von der Bewaldung nicht super, super, super dicht, aber man könnte schon, wenn man sich dann so ein bisschen lay low, ein bisschen hinlegt und so, könnte man wohl den einen oder anderen aus dem Überraschungsmoment überfallen. Man kann ganz gut auf die Straße trotzdem von eurer Position sehen. Es ist der zweite Effort, ungefähr, also um das jetzt in unsere Welt zu holen, wäre so der 2. September, also so zwischen Sommer und Herbst. Das Wetter ist auch ganz angenehm. Euer Essen ist quasi jetzt über die Reise, was ihr, das Spärliche, was ihr hattet, so ziemlich zu Ende, bis auf eure Reissäcke, die ihr da noch habt, die ihr irgendwie rumschleppt, so anscheinend eure eiserne Reserve. Und ihr habt wohl diese Ecke, seid jetzt recht frisch da und seid euch wohl soweit einig, ja, das sieht doch ganz gut aus, da kann man was mitmachen. Und steht jetzt da auf dieser Anhöhe. Euch ist auf den Weg dorthin sind euch ab und an mal Reisende begegnet, die ihr allerdings in Frieden gelassen habt, ist auch mal hier und da ein Reisekarren vorbeigekommen. Keine, was No-Go natürlich für euch wäre, sind keine irgendwie bewaffneten Armeen vorbeigezogen, das euch irgendwie Probleme machen würde, weil ihr ja schon ein bisschen was plant. Und jetzt steht ihr da mit hungrigem Bauch und dem Nötigsten, was ihr habt. Die Vögel zwitschern im Geäst. Es ist eigentlich, könnte fast eine romantische Waldszene sein, in der da steht. Und steht da und überlegt jetzt, Mensch, was können wir jetzt eigentlich so, was können wir jetzt eigentlich machen? Es ist einfach nur die Straße, die Anhöhe, ihr habt Hunger, irgendwo in weiterer Ferne hört ihr einen kleinen Bach plätschern und denkt so, ach, was machen wir jetzt? Und das ist jetzt so der Moment, wo ich euch frage, ja, was macht ihr denn jetzt? Was macht ihr denn jetzt? Tja, was macht man jetzt? Man könnte ja versuchen, sowas wie ein kleines Lager aufzuschlagen. Überlegt mal zusammen, genau. Überlegt mal zusammen, was wäre so, was würde euer Charakter jetzt, was würdet ihr euch gegenseitig erzählen? Ihr kennt, also es ist ja wirklich, hattet ihr ja erzählt, so ein bisschen flüchtig mal, ihr kennt euch ja schon flüchtig, ihr habt jetzt nicht irgendwie eure Schuhgröße und alle anderen Details über euer Leben ausgeplaudert, aber so ein bisschen kennt ihr euch ja und unterhaltet euch nochmal, Mensch, was macht ihr denn jetzt? Ich habe so Hunger, ich kann kaum denken, mein Magen knurrt so laut. Ich bin super schlecht gelaunt. Ich will einfach nur jetzt, dass wir einen Plan entwickeln, wie es jetzt weitergehen soll. Also Männer, überlegt euch mal was. Warum denn ich jetzt? Das ist ja wieder unerhört. Ja, ich gehe jetzt einfach mal jagen, mir egal, was ihr macht. Ich finde bestimmt irgendwo einen Hasen hier. Oder irgendwas anderes. Oder einen Drachen. Wenn ihr, da hinten habe ich irgendwelche Beeren gesehen, die könnt ihr ja für euch einsammeln. Kann jemand von euch irgendwie Holz bearbeiten, dass er mir eine Angel baut, weil ich kann angeln? Ich kann auch angeln, so ist es nicht. Ich habe was willst du denn, wie soll die Angel aussehen? Hol dir doch einfach einen Ast und das war's. Ich weiß jetzt nicht ganz, was du daran basteln willst. Bisschen stabilisieren vielleicht. War das recht. Gut, ihr wisst wahrscheinlich in diesem Bächlein da irgendwie keinen 2 Meter Lachs rausholen. Dann fahr ich mal los und such mir mal ein schönes Stück Ast irgendwie, was nicht zu dünn ist, aber auch nicht allzu dick, was man tragen kann, was man als Angel nutzen kann. Hast du eine Schnur? Nein, da werde ich nachgucken. Danach gucke ich dann. Oder hat einer von euch eine Schnur dabei? Nee. Wenn, dann in der Rüstung verarbeitet, aber da gebe ich nicht her. Nee. Fällt die Rüstung gleich ineinander. Ja, die hält eh schon kaum. Dann tue ich sie wegen so einer blöden Angel doch nicht aufopfern. Wie gesagt, also, ich gehe jetzt nach dem Hasen gucken. Ja, also du möchtest dich ohne die anderen beiden so ein bisschen abseits ja, können, absetzen? Ein bisschen? Genau, die können sich ja jetzt gerade irgendwie nicht entscheiden. Jetzt ergreife ich jetzt Initiative und hole mir irgendwas zu essen. Irgendwas Fleischiges. Das ist ganz praktisch, weil dann können wir mal eine typische Talentprobe mal durchspielen. Und eine Jagd beginnt natürlich immer damit erstmal, dass du eine Fährte suchst, dass du irgendwas suchst, womit du irgendwie mal was machen kannst. Ja. Es hat wohl vor ein paar Tagen geregnet. Das heißt, die Chance, etwas zu finden, was so lang gehoppelt wäre, oder lang gesprungen oder lang gestampft, wäre wohl gar nicht so schlecht. Was genau willst du denn suchen? Irgendein Tier oder irgendwas? Irgendwas, was größere Fußabdrücke bringt als ein kleiner Vogel. Also alles, was irgendwie lohnenswerte Beute wäre, die mich satt macht. Also mindestens ein Hase. Okay, dann würde ich gerne mal von dir, ich habe mal deinen Charakterbogen aufgemacht, eine Fährtensucheprobe. Und zwar funktionieren Proben ja so, neben Fährtensuchen stehen ja 3 Werte, Mut, Intuition und Gewandtheit. Und da hätte ich gerne mal, dass du die würfelst. Du musst dann ja unter die Werte kommen, die du hast. Und darfst dann mit dem Wert 6, den du in Fährtensuchen hast, darfst du dir das ja ein bisschen ausgleichen. Verständlich, was ich meinte? Welchen Würfel nehme ich denn jetzt? Den W20. Also wir arbeiten hier nicht wie in Cthulhu mit dem W100 häufig, sondern hier ist ganz viel über den W20 gelöst. Okay. Und jetzt muss ich, weil ich würfel einfach mal. In der 17. Das ist nicht gut. Das ist nicht so gut. Nee. Da laufe ich in den Ork rein. Aber du könntest noch, also du hast ja Mut, da 13, da hast du jetzt eine Differenz von 4. Dann hast du noch 2 Punkte von Fährtensuchen über. Jetzt musst du noch auf Intuition und Gewandtheit würfeln. Auch mit dem W20. Genau. So, Intuition hat, glaube ich, eine 7. Das hat schon mal ganz gut geklappt. Und Gewandtheit eine 19. Ach, verdammt. Okay. Na, kein Essen für uns. Das ist nicht so gut. Du guckst dich auf den Boden um und machst mit deinem Stiefel mal links und rechts mal ein paar Lautblätter weg, so ein paar sammeln sich da schon an, schnupperst ab und zu mal in die Luft, ob du irgendwas riechst irgendwie und irgendwie, also hast einfach kein Glück, du gehst da 5 Minuten lang ins Wäldchen hinein, wüsstest grob noch, wo du jetzt wieder zurück musst, aber irgendwie läuft das nicht so richtig gut. Und du kommst allerdings, nachdem du ja ein bisschen reingegangen bist in den Wald, kommst zu diesem Bächlein ein bisschen näher. Was sehe ich denn da? Gibt's irgendwas Besonderes? Das ist ein Bach. Das ist halt ein kleiner... Also steht kein Wildschwein auf der anderen Seite. Nö. Also der Schade. Du hast einen Bach, der wohl... Noch nicht mal hüfthoch irgendwie durchquert werden müsste. Sehe ich denn Fische drin? Ach ja, da kommt mal ab und an, flubbelt da mal so einer lang. Ja, das könntest du schon sehen. Aber ansonsten ist das halt ein Bach im Wald. Das ist jetzt noch nicht so wild. Okay, also habe ich denn die Möglichkeit, diese Fische, wären die so eine Größe, dass ich es versuchen könnte mit einem geschnitzten Speer einen zu erwischen? Mm. Oder ist das eher kleinere? Das sind schon eher kleinere, ja. Das sind schon okay, eher kleinere. Also, nehmen wir das auch schon mal von der Liste. Was machen denn die anderen beiden währenddessen? Während ihr da so rumsteht und der Lothar geht einfach in den Wald und guckt auf den Boden, was macht ihr denn? Also ich hau Kuprum so von der Seite an und sage, wir müssen uns echt was überlegen. Ich habe super Hunger, der wuselt da hinten rum, wird eh nichts fangen. Wir müssen uns einen Plan ausdenken. Ich habe auch echt zittrige Hände schon, weil ich muss schon wieder was spielen. Zucker. Und unterzuckert bin ich auch noch. Ich wollte eigentlich los und gucken, ob ich irgendwo ein schönes Stück Holz finde, was ich da als Angel nutzen kann und dann mir irgendwie aus Pflanzen eine Leine quasi basteln, dass ich dann angeln kann. Also Leine im Sinne von diese Schnur für die Angel. Also ich kann dir von vornherein schon mal sagen, Lianenpflanzen seid ihr jetzt die ganze Zeit, wo ihr jetzt... Lianen nicht. Lianen nicht unbedingt. Sowas nicht. Also ein Stock natürlich. Ein Stock, den du mal so findest, wo du sagst, naja, der ist ein bisschen länger und biegsamer. Da würde ich jetzt keine Probe von dir verlangen. Da würde ich mal davon ausgehen, wenn du auf den Boden guckst, findest du irgendwann einen passenden Ast, den du soweit als Angel vielleicht dir irgendwie vorstellen könntest. Aber eine Schnur... Da müsstest du mir, also wie du das machen willst, das müsstest du mir mal dann erklären, was du da irgendwie vorhast. Avra hat doch bestimmt lange Haare, oder? Richtig, ja. Da geht keiner dran. Vergiss es. Weg von meinen Haaren. Auf die Idee käme ich auch gar nicht. Wollte schon sagen. Ich nur von hinten anschleichen und zupp. Geht sicher gut aus, ja. Die hat jetzt schon schlechte Laune, nein. Ich muss erst mal gucken, was ich auf dem Rennen also, das ist jetzt lieber nicht. Also du gehst angeln und lass mich Frau hier alleine im Wald stehen dann, okay? Ich überlege gerade, wie ich denn dementsprechend da was hinkriege. Ihr könnt euch auch gerne... Mal blöd gefragt, hat einer von euch Fertigkeiten, dass er mir... Wenn ich meinen Bogen zerlege und die Sehne vom Bogen als Stur für die Angel nehmen, wird wieder den Bogen zusammenbauen kann? Also ich bin ja gerade nicht da, ich kann dir nicht helfen. Nein, ich habe schon ganz zittrige Hände, ich kann gar nichts mehr zusammen. Muss ja nicht sofort. Geht ja später dann nach dem Essen auch. nach dem Essen. Ich nehme einfach jetzt aus meinem Bogen die Sehne als dementsprechende Angelschnur. Also auch da würde ich sagen, wenn du jetzt einfach nur das abtrennst und dann dran bindest, das sehe ich jetzt auch noch nicht als, das ist ja ein Knoten binden, okay, kannst halt einen Knoten. Also das ist jetzt auch noch nicht dann so. Dann fehlt mir immer noch ein Haken. Da fängt's an. Der Haken an der Sache, ja. Ja. Das stimmt. Und ein Dolch dran binden wird nicht. Bisschen unhandlich. Warum essen wir eigentlich nicht euren Reis, den ihr dabei habt? Mich brauchst du nicht fragen, ich bin nicht da. Ach so. Den du dabei hast. Kannst du Feuer machen, dass wir den zubereiten können, weil rohen Reis essen irgendwie, Ich? Eventuell. Ich kann es versuchen. Ja, ihr könnt da natürlich, wenn ihr irgendwie mit Wasser und so weiter und irgendwie in Behälter und so weiter, könnte man das kochen. Also wie ihr so einen Reis kocht, könnt ihr gerne mal über eine Probe mal probieren, ja? Wenn ihr mir so ein bisschen beschreibt mir mal, was ihr so vorhabt jetzt. Wie macht man Feuer, ist jetzt die große Frage. Achso, ja gut. Das, also ja, okay, beschreibt ja, einfach. Wir haben unser kleines Lager und dann würde ich einfach sagen, ich habe ja auch ein Trinkhorn dabei, packen wir einfach rein, Wasser, drüber, fertig. Ich bin eine Küchenfee. Also ihr wollt schon mal ein Holzfeuer, Lagerfeuer-Dingsbums zusammenbasteln, richtig? Ich glaube, das wäre eine ganz gute Idee. Dann mach doch mal eine Probe auf Wildnisleben, wie du das so machst und ob es da irgendwas Besonderes gibt. Habe ich dann da Wildnisleben? Okay. 14. Okay, also minus 2. 1. Mhm. Und 10. Ja, das passt doch. Ja. Okay, 1 ist sogar ein glücklicher Talentwurf. Also es heißt, es gelingt dir besonders gut. 20 ist dann natürlich das Patzer und dann passiert irgendwas. Was dramatisch ist, aber 1 ist sehr, sehr gut. Du machst so ein Holzfeuerlager, als ob du nichts anderes im Leben gemacht hättest. Suchst dir ein paar Steine, legst die Holzstöcke, die du so findest, schön übereinander. Machst dir auch da eine Möglichkeit, ein Feuer zu machen in so einer Rinde und hast so ein bisschen Zunder dabei und machst dann diese typische Bewegung mit diesem angespitzten Holz und so, und also für den Kuprum sieht das so aus, als ob du nie was anderes gemacht hättest. Und kannst da schon mal sowas wie ein Feuerchen machen. Müsste natürlich immer zwischendurch mal gefüttert werden, das Feuer. Aber ja, das geht ganz gut. Du kriegst auch, kannst es so machen, dass das Horn in einer Art Holzgabel ist. Und du da musst dir natürlich Wasser mit dem Trinkhorn nochmal holen. Aber du könntest das dann schon so reinstellen. Und es ist halt die Frage, ob du den super toll kochen kannst, weil Hitze und dieses Horn verträgt sich wahrscheinlich nicht unendlich lange. Aber im Prinzip könnte das funktionieren. Könnte das klappen. Ja, das war schon mal gut. Da hättet ihr schon mal das erste aus eurem Lager zusammengebastelt. Klasse. Das machen wir. Könnte ich mit Wildnisleben mal gucken, ob ich irgendwas finde, was ich als Haken verwenden kann? Ja, du kannst ja auch gerne nochmal darauf dann mal würfeln. 17. 2. Und 8. Hast du es soweit geschafft? Ich würde mal sagen, ja, weil ich einmal 2 gewürfelt habe. Okay. Musst du dann ja gucken, ne? Also ich hab's jetzt gerade nicht auf. Ich hatte noch mal eine andere Sache geguckt. Ich hab 9 Punkte und von daher bin ich mit 2-mal ja, runter. Ist es dir gut, nur einmal halt drüber. Okay. Es ist so, du guckst in der näheren Umgebung, dass du immer noch zur Rufreichweite von Arva bist. Und du guckst, ob du irgendwie was, irgendwie hakenmäßig, was, wo du nicht viel dran rummachen musst, irgendwie findest. Ist schwierig. Also du nach einer längeren Weile findest du mehrere kleine, im weitesten Sinne Holzwinkel, also wo du einen Holzhaken hättest, ob das jetzt großartig hält, sei dahingestellt. Und du findest auch einen abgesplitterten Stein, den du mit etwas Bearbeitung und wenn du da irgendwie ein Loch reintreibst und so verwenden könntest. Das wird nicht die beste Angel sein, die du je gesehen hast, aber ja, das wird wohl funktionieren. Das Glück war dir jetzt nicht heute, dass du plötzlich einfach einen Haken auf dem Boden findest, aber ja, kann man mal machen. Könnte klappen. Gut. Okay, müsstest halt den Stein dann nochmal oder vielleicht nochmal ein bisschen bearbeiten, so. Das dauert ein bisschen, aber du hättest da was, womit du sagen könntest, naja, da könnte ich irgendwie noch reintreiben und dann mit der Schnur durch und so. Das könnte irgendwie klappen. Wie sieht das denn aus beim Lothar? Ja, ich stehe noch am Fluss und bin verwirrt, dass ich keine Spuren finde. Wir müssen doch Spuren sein, verdammt nochmal. Ja, bleibt mir keine andere Wahl, als wieder zurückzutrappeln und mach so tun, als wäre nichts gewesen. Guck mich mal eben, was die anderen so machen, ob die vielleicht irgendwas Brauchbares hingekriegt haben in der Zeit. Also ich trampel zurück. Okay, was sieht Lothar? Was habt ihr, beschreibt es doch mal. Was habt ihr so vorbereitet schon? Wie ist die Lage im Lager? Also ich bin jetzt dabei, dass ich eben ein schönes Stück Holz gefunden habe. Ich habe die Sehne von meinem Bogen daran gebaut, bezüglich einer Angel. Als erste Vorstufe. Und bin jetzt gerade dabei zu gucken, dass ich aus den gefundenen Materialien, sag ich mal, dem Stein, den Holzwinkel und sowas alles, irgendwie mir einen kleinen Haken baue, dass ich angeln kann. Ich sitze auf dem Boden gegenüber von meinem mit Stolz selbstgemachten Feuer, wo der Reis vor sich hinköchelt und trinke aus meiner Weinflasche, die ich dabei habe, immer einen Schluck nach dem anderen und starre in das Feuer und warte, dass das Essen endlich fertig wird. Ich habe so Hunger. Okay, also ich sehe das jetzt quasi. Ja. Was ja. Wir machen. Ich sehe, das habe ich am Anfang vergessen zu sagen, also ich sehe das Feuer und Feuer ist mir überhaupt nicht geheuer. Das reimt sich sogar. ja, man sieht an meiner linken Gesichtshälfte, dass ich eine Brandwunde habe. Habe den anderen zwei noch nicht erzählt, wo ich die her habe. Aber so wie ich jetzt aufs Feuer, also ich reagiere aufs Feuer ziemlich, sagen wir mal, schreckhaft und nicht erfreut. Also ich gucke das Feuer skeptisch an und bleib gut im gesunden Abstand davor stehen und sehe, dass dort Reis gekocht wird und guck erstmal an meine Schultertasche, ob das mein Reis ist und sehe dann, dass es atme dann auf, erleichtert auf, dass mein Reis noch da ist. Der und sein Reis, verstehe ich nicht. Ja, hat der eine jetzt hier, wie heißt der nochmal, der Kuprum, hat der jetzt seine Angel fertiggestellt oder ich habe da hinten ein Bächlein gefunden, kann der vielleicht mit der Angel spielen? Kuprum? Ja. Er ist sehr vertieft in seiner Arbeit. Ich merke es gerade. Hast du deine Angel jetzt? Ich würd gerne auswürfeln, ob ich den Haken fertig habe. Was würfeln wir denn da am besten? Da wäre ja eigentlich... Ich guck mal ganz kurz in den Bogen. Steinbearbeitung. Und da habe ich null. Stein? Ja, super. Ja, ach, mach's aber doch trotzdem mal. Und probier einfach mal. Kannst du ja machen. Kannst du dir doch der Hand abhauen. 15. Ui. Das war es ja dann schon. Ja. 11 und 7. Ja. Also das war der Stein. Du fängst an, den so ein bisschen zu bearbeiten und wo du anfängst, dieses Loch durchzutreiben, zersplitterte er dir in zwei Teile und du hast einfach nur zwei scharfe kleine Steine dann da liegen. Es hat irgendwie nicht sein sollen. Schade. Schade. Kein Fisch für uns heute. Zumindest nicht mit meinen Versuchen, eine Angel zu bauen. Ihr seid ja Jäger. Oder kann jemand von euch Steine bearbeiten, falls wir noch einen Stein finden? Leider nein. Ich habe zwei linke Hände, aber Moment mal. Was heißt, ihr seid zwei Jäger, probier's doch selber mal. Ich hab Reis gebraucht. Sitzt da und tust am Feuer rumspielen und beschwerst dich über uns, dass wir nichts hinkriegen. Ich hab Feuer gemacht und Reis gekocht. Wo du gerade sagst, Reis kochen, das Horn kann allerdings die Temperaturen nicht wirklich leiden und hat unten einen Riss bekommen, wo zischend unten Wasser raustritt und es schon ein bisschen anfängt, als ob das da unten auch irgendwie der Reis, der da unten liegt, so ein bisschen ankohlt und nicht mehr so toll ist. Also das klappt eher nicht so gut. Ja, ich nehme das Horn aus dieser Gabel raus, verbrenne mir ganz elendig die Finger und lasse das Horn fallen. Und der Reis ist dahin, liegt auf dem Boden vor mir und ich fluche leise flüsternd in mich rein. Ach, du hast dich sogar schon verbrannt? Ja, dann kannst du dir auch einen Schadenspunkt aufschreiben. Dann kannst du dir durch die Handverbrennung, oder das dann wegziehst, erstmal schön Schadenspunkt schreiben. Das ist okay. Muss ich noch würfeln, wie groß der Schaden ist? Nein, das ist doch eine Handverbrennung. Okay, ein Schadenspunkt. Da bin ich gnädig. Ja, kein Problem. Wird immer besser hier. Ja, jetzt sind wir wieder an der Ausgangslage. Super. Ja, ich schüttel den Kopf vor dieser kompetenten Haufen. Der eine kriegt da den Haken nicht hin, macht den Stein kaputt und der andere verbrennt sich die Hände, weil er den Reis kochen will. ich gucke mich Klappt mal um, ob ich irgendwelche Beeren oder so finde. Oh ja, oh ja. Also keine gerne. Sträucher, okay. Also Beere, keine Tiere. Ja, doch, dann mach doch, dann würfel doch mal bitte auf Pflanzenkunde. Gefällt mir jetzt gar nicht dein Ton. Oder, warte mal, nee, ach, ich mach das. Das ist noch besser, ich würfel mal für die Pflanzenkunde. Oh nein, warte mal. Oh je. Magenverstimmung. Gucken wir doch mal, was denn da bei dir rauskommt. Boah, was habe ich denn überhaupt? Oh, Scheiße. du guckst dich um in der näheren Umgebung. Ihr seid auch an einigen Sträuchern schon entlang gekommen. Und du findest Beeren, ja. Du findest rote Beeren, du findest blaue Beeren. Du findest lecker aussehende Beeren. Du findest so einige Beeren. Und ein Strauch fällt dir ganz besonders auf. Das ist ein relativ tiefer Strauch mit roten Beeren, der von den Beeren her lecker aussieht. Es sind ein paar Dornen dran, wo man aber vielleicht mit einem Handschuh ganz gut noch durchkommen könnte. Und die sind so die am ehesten auffallen. Und wo die auch am zahlreichsten vertreten sind. Okay, dann greife ich da rein. Ich habe ja quasi so Lederhandschuhe, habe ich aufgeschrieben. Ich habe keine Lederhandschuhe. greife da trotzdem rein, weil ich nichts kenne. Bin ja ein starker Krieger, halte mich zumindest dafür. Bin ja ein Fjarninger, kenne keinen Schmerz. Also ich greife da rein und nehme so einen Strauch. Mach bitte nochmal eine Fingerfertigkeitsprobe. Fingerfertig. Also vier von den oben, von denen oben. Da ist ja FF. Warte, wo steht das? Nee, es ist also, wie Mut und aber Glück auch mit W20. Ja, genau. Eine allgemeine Fingerfertigkeitsprobe. Ein einmal würfeln. Ja. Oder, dann habe ich jetzt 15. Okay. Auch du hast irgendwie mit deinen Fingerchen nicht so Glück und du stichst dich an dem blöden Dorn so ein bisschen. Du kannst natürlich dir eine Handvoll Beeren rauspflücken, aber immer mal wieder stich dich da. So eine blöde Dorne mal in die Hand. Auch du kannst dir einen Schadenspunkt aufschreiben. Es tut halt weh, aber du wirst schon nicht verbluten daran. Okay, ich rufe laut in die Runde. Leute, ich habe da Beeren gefunden. Die kenne ich aus meiner Kindheit. Die schmecken ziemlich gut und sind sehr nahrhaft. Okay. Leute. Ach so, ja, sorry, ich habe schon einen Tee, weil ich bin ja nüchtern und trinke den ganzen Tag den Wein. Und bin auch super genervt immer noch. Man kann mit dir nichts mehr anfangen. Ja, mein Magen knurrt laut, ihr hört das auch richtig. Und dann zwischendrin hört ihr ein Brot hier, wie ich dann mir würde ich sagen, quasi. Geben wir ihr die erste Portion von den Beeren. Ja, ich glaube, das ist die beste Idee. Ja, die erste Beeren. Vorsicht, dass wir nicht irgendwie leiden. Ach so, ja, vor Costa quasi. Also ich esse die Beeren. Nee. Nein. Wegen deiner Laune meine ich jetzt. Ach so, das ich weiß, ich kenne doch die Beeren. Bin ich mir zu 100% sicher, dass die nahrhaft sind. Dass die auch nicht giftig sind? Nein, die kenne ich schon ewig. Die habe ich damals in meiner Heimat, in meinem Heimatdorf schon gegessen. Okay, also ich stopfe die ganz schnell in mich rein, weil ich habe einen. Atme kaum beim Essen. Ja, ich kaue. Ja. Aber das sind ja nur kleine Mini-Beeren. In meinen riesengroßen Händen, das macht überhaupt nichts aus. Viel ist das ja nicht. Also ich esse auch ein paar. Gibst du Kuprum auch welche ab? Ja, natürlich. Okay. Die Beeren schmecken, sobald ihr dann reinbeißt, nur leicht süßlich und gehen dann am Ende, da sind so kleine, naja, nicht Kapselchen, aber so kleine Samen, ja doch, so kleine Samenkapseln drin. Und die sind dann wiederum so ein bisschen bitter, aber das Fruchtfleisch an sich ist erstmal leicht angesüßt. Und wenn ihr da eine Handvoll von esst, werdet ihr dann schon irgendwann, also ihr kriegt euch jetzt nicht gesättigt, aber es ist vielleicht jetzt für den ersten Moment erstmal okay, dass ihr irgendwie mal was drin habt. Wie ihr da so am Feuerchen sitzt, oder in eurem, naja, also ich will nicht, noch nicht Lager. Ich bin 10 Meter weit weg vom Feuer. Okay, aber ihr seid so in, also ihr seht euch alle und seid auf dieser kleinen Anhöhe und so. Ich habe gleich nochmal kurz eine Frage, aber mach du erstmal. Nee, ganz ruhig. Die Zeit nehme ich mir. Das Hörnchen ist hier, das Trinkhorn ist ja irgendwie kaputt gegangen. Inwiefern ist es komplett gebrochen oder ist das nur ein bisschen auseinander, dass da quasi Wasser rauslaufen kann? Ja, es ist wie so ein kleiner Riss, dass die Hitze einfach zu viel war und sich da schon ein Riss gebildet hat. Wenn das noch länger am Feuer gestanden hätte, dann wäre das wohl auch aufgeplatzt. So ist es jetzt nur ein Riss. Ja. Also wenn man jetzt was reinfüllt und man hält es in der Hand, es läuft nicht sofort Wasser raus. Es tropft eher. Ja. Also nur, wenn man das jetzt noch weiter verwenden würde am Feuer, dann ist halt irgendwann echt Schicht im Schacht. Schade, mein Gedankengang war gerade das quasi, weil das Ganze, die Fertigkeit heißt ja Fischen und Angeln, also auch Fischen, ob ich das nicht eventuell an die Angel ranbinde, in den Fluss reinhalte und wenn da genügend quasi Durchzug ist vom Wasser, dass halt irgendwann ein Fisch in das Horn reinschwimmt und ich dann übers Horn rausfischen kann. Ach, wie so eine Reuse, so? Mhm. So in die Richtung, und eine Reuse ist ja aus irgendwie Netzen und das wäre halt das Horn. Das, so der Gedankengang war gerade. Deswegen fragte ich gerade gezielt, wie weit ist quasi das unten kaputt? Ja, das wäre aber schon, also da hättest du schon hart Lacken haben müssen. Also ich habe noch nie jemanden mit einem Horn angeln sehen. Das hätte vielleicht. Das hätte war noch nie Idee. Mit einem sehr großen Horn und viel Durchlass, aber wahrscheinlich bist du ja trotzdem mit dem Netz fast eher. Wenn du so ein Netz spannst oder sowas, wärst du wahrscheinlich eher. Aber ne, in der Not frisst der Teufel fliegen und so. Also hätte das ja. Wäre es ein Versuch wert gewesen, hätte man ja mal machen können. So ist es, das Horn noch so, naja, kann man mal mit schöpfen. Es geht noch. Mein schönes Horn. Ja. Aus meiner Heimat. Du hast es geopfert. Ja, und hat nichts gebracht. Naja, gut. Ja, also wie ihr da so sitzt an eurem, oder eben 10 Meter davon entfernt, weil Feuer, aber es ist kontrolliert, also du müsstest jetzt nicht Angst haben, dass es dir plötzlich ins Gesicht springt, das Feuerchen. Nein, das nicht, aber ich mag die Nähe nicht. Wie ihr da so sitzt in eurem angefangenen Lager auf eurer Anhöhe, hört ihr nach guten 10, 20 Minuten, hört ihr in etwas weiterer Ferne Fußstapfen von einer einzelnen Person. Psst, hört ihr das? Ich glaube, da kommt jemand. Schnell, ich verstecke mich irgendwie. Was? Und guck, ob ich. Also ich versuche mich irgendwie hinter so einem Baumstamm oder so zu verstecken und guck, ob ich irgendwas sehe. Jetzt möchte ich nochmal kurz gucken. Du müsstest dich mal dann mal bitte auf. Es gab doch Verstecken, gab's doch, oder? Ja, verbergen. Ja, verbergen. Mir fällt gerade auf, dass es Verbergen nichts bringt, wenn das Feuer noch brennt. Tja. Vielleicht denken ja die anderen. Trotzdem. Okay, verbergen. Verberg dich mal. Moment. Links das, oben das, ist das. Links oben. Ah ja, genau. Verbergen. Oh, Stufe 2. 15. Ja, das war wohl nichts. Also ich stehe hinter dem Strauch. Okay, was machen die anderen? Ich nehme meinen Kapuzenumhang und lege den ganz schnell über das Feuer, um das Feuer zu löschen. Und gehe ganz schnell hinter Lothar her und gehe auch hinter den Baum und um die Ecke. Hinter dieselben. Okay. Ist ein großer Baum. Ein Zentimeter Baum. So ein Strauch. Also ich werde mich nicht verstecken. Ich werde im Gegenteil offensiv auf dem Pfad lang gehen. Der Person sogar entgegen. Weil ich habe Taschendiebstahl. Okay. Ja. Und werde die Person in ein Gespräch verwickeln. Oh, okay. Gut, also Ava und Lothar hängen sich neben einem sehr offensichtlichen Baum. Und Kuprum macht das Gegenteil. Er geht die Straße etwas hoch. Was hast du denn, kannst du gerade eben beschreiben, wie du so, was du für ein, wie du so aussiehst, also was du für ein, was jemand, der dir entgegenkommt, für einen Eindruck erlangen könnte von dir? Ich sehe jetzt nicht irgendwie tipptopp geschniegelt aus, aber auch nicht komplett heruntergekommen. Die Klamotten, die ich anhabe, könnten mal wieder gewaschen werden. Aber ansonsten wie ein normaler Städter. Jemand, der seinen täglichen Job macht, irgendwo in der Schmiede steht oder wie auch immer irgendwie ein Handwerk hat. Und ja, nicht wie ein Auffälliger nach dem Motto, oh Gott, der ist irgendwie, dem geht's super schlecht und der wird mich auf jeden Fall überfallen. So sehe ich nicht aus.